Neonmaschinen, Archiv im Wind, Aktenzeichen flüstern, wo wir sind. Ein Code, ein Datum, wer's vermerkt, kein Zauberwort, das Schaden vermehrt. Und Feuernummern, Fälle klar, sie zeigen Pfade, machen sichtbar, war kein Bauplan, kein Geheimnis, Glas. Nur Spur von Arbeit, Feder, Maß. Wir sind die Dia, die durch Seiten gehen. Wir lesen die Nummern, lassen Zweifel verwehen. Wir sind die Dia, wir ordnen die Nacht. Aktenzeichen leuchten, geben Bedarf. Aktenzeichen einfach kurz und schlicht. Ein Label für ein Dossier, Ort und Licht. Sie sagen, wer schrieb, wann und wozu. Kein Schlüssel für Zerstörung, eher Rückblick dazu. Sie helfen prüfen, wer Entscheidungen traf. Sie zeigen Wege aus dem nuklearen Schaf. Aktenzeichen, Herzschlag, Signatur im Raum. Kein Geheimcode für Sprengkraft, nur Dokumentenbaum. CTR, GTRI, BTRIP in dem Fall. Sie sind Programme, die zerlegen den Feind, nicht Waffen leeren. Sondern sichern Material, verhindern Handel, bringen Rückholsignal. Inspektoren zählen, messen nicht zum Bau. Sie nehmen Stoffe weg, wo es nötig genau. Plomben Protokolle, Eintrag und Beleg. Aktenzeichen zeigen, was gewesen, nicht was geht. Die Welt kartiert, was einst gefährlich war. Mit Zahlen, Namen, Orten klar. Aus Brand wird Ruhe, aus Furcht Verzicht. Aktenzeichen führen das Licht. Wenn du fragst, sind das Waffenpläne hier? Die Akten weisen Herkünfte, zeigen Zuversicht zu dir. Sie sind Prüfpfade, Audits, neutrale Sicht. Kein Rezept für Krieg, sondern Kontrollbericht. PS, Maio, Peteré, Bio im Chor. Sie arbeiten still, verhindern noch mehr Tor. Halte mich fest, wenn die Sirenen singen. Dokumente ordnen, lassen Wege gelingen. OP zur Mühe fährt durch die Nacht. Die Akten sagen Ruhe, wir haben geprüft, was bleiben darf, was geht zur Ruhe. Die Akten sagen, wir wurden weniger schwer. Wir sind die Dia und das Herz schlägt mehr. Die Seiten fallen wie Blätter im Wind. Jede Nummer eine Stimme, die wir finden. Kein Hexensiegel, nur Bürokratie. Ein Werkzeug gegen Chaos, nüchtern wie nie. Aktenzeichen führen zur Verantwortlichkeit. Sie sind ein Band zur Sicherheit. Halte mich fest, jetzt die Glocken klingen. Friedenstekte, die du stetig schwingen. Oh, WFUE, CTR, ihr seid die Spur im Sand. Aktenzeichen erklären, was geprüft und gebannt. Die Akten sagen, es steht doch näher. Wir sind die Dia und das Herz schlägt sehr. Wenn morgen fragt, ob's wahr gewesen. Die Akten geben Antwort, sachlich gelesen. Sie sind nicht Katastrophe, nicht heißer Draht. Sie sind die Nadel des Kontrollapparats. Aktenzeichen, Herzschlag, wir hier. Wir sind die Dia, Zukunft vor der Tür.